Der Schweizer Pfarrer und Dichter Kurt Marti hat in einem Gedicht das Sterben Jesu und unser Sterben miteinander verglichen. Er schreibt: Ich sterbe nicht, ich werde gestorben. Auch du stirbst nicht, du wirst gestorben. Das Tatwort Sterben belügt uns. Wir tun's nicht. Nur einer tat's. Ich sterbe nicht, du stirbst, das hört sich in der Tat so aktiv an, als unternehmen wir etwas dabei. Nur einer tat's, Jesus. Jesus tat's dann auch mit einer ganz bestimmten Absicht. In 1. Timotheus 2, 5 und 6 wird es zusammengefasst: Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus Christus hat sich für den Tod entschieden zugunsten von uns Menschen. Das ist die Botschaft des heutigen Tages, Karfreitag. Und deshalb möchte ich dir jetzt eine merkwürdige Frage stellen, merkwürdig in dem echten Sinne des Wortes, nämlich würdig, sich zu merken. Denn von der Beantwortung dieser Frage hängt dein ganzes Leben ab. Wo bist du gewesen, als sie Christus gekreuzigt haben? In dem Spiritual "Were you there when they crucified my Lord?" wird das so gut beschrieben. Wo bist du gewesen, als sie Christus gekreuzigt haben? Da wird diese Frage auch immer wieder gestellt. Es ist eine seltsame Frage. Das Geschehen von Golgatha ist schon 2000 Jahre her. Und was habe ich damit zu tun oder du? Oder kannst du nicht mehr hinsehen, kannst du es nicht mehr hören, kannst du es nicht mehr ertragen? Karfreitag schon so oft, jedes Jahr immer wieder gehört in der Gemeinde, weil du ohnmächtig bist von den Grausamkeiten dieses Tages, was man ja sicher gut werden könnte. Dennoch, wir wollen uns das heute noch einmal vergegenwärtigen. Es geht um Jesus Christus, den Mann von Nazareth, der 3 Jahre lang in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Es hat durch ihn viel Unruhe und auch viel Trouble gegeben. Er hat viel durcheinandergebracht in einer sowieso durcheinandergebrachten und sehr, sehr unruhigen Zeit. Er hat auch Wunden geheilt, Kranke gesund gemacht, ja sogar Tote wieder zum Leben erweckt. Er trat vor allem kühn und mutig den Pharisäern, den Kirchenobersten gegenüber. Würde er es nicht sein, der das Land von der Knechtschaft der Römer, dem Joch der Besatzer befreien könnte, würde er nicht der sein, der Freiheit bringen könnte? Interessant ist, dass die letzte Woche im Leben Jesu einen sehr großen Platz in den Aufzeichnungen innerhalb unserer Bibel einnimmt. So sind die 4 Evangelien Passionsgeschichten mit einer etwas ausführlicheren Einleitung. Daraus lässt sich schlagartig eine Tendenz erkennen. Die Evangelisten erzählen ganz breit und ausführlich, wo es um das Lebensende Jesu geht. Sie sind wortkarg bis schweigsam, wo es sich um seinen Lebensbeginn handelt. Das eine interessiert sie brennend und das andere fast gar nicht. Die bloße Art der Darstellung ist also schon ein Kommentar in wichtig und unwichtig. Jesus lernst du eigentlich erst von seinem Ende her kennen. Von seinem Ende her sollen wir alles begreifen, was er uns vorher sagte und tat. Sein Tod ist sozusagen das Vorzeichen von seinem Leben. Alle erwarteten Großes, als er in Jerusalem einzog, das Volk riss Büschel von den und Blätter von den Bäumen und warf die Zweigen dann vor die Hufen seines Esels. Sie riefen Hosianna, dem Sohn Davids, Palmsonntag, vor 4 Tagen. Und jetzt sahen die Pharisäer ihre Stunde, denn Jesus hat sich zurückgezogen in die Einsamkeit. Jesus entzog sich eben den Erwartungen der Menschenmassen. Und dann schickten die Pharisäer nachts heimlich einen Trupp auserwählter Schurken, die Jesus an seinem Lieblingsort gefangen nehmen sollten. Als Zulieferer hat sich einer seiner Jünger, Judas Ischariot, bereit erklärt, ihn zu verraten. Und er führte dann diese Rotte zu besagter Stelle, küsste ihn und verriet ihn. Durch einen Kuss, ein Liebesbeweis, einen anderen verraten, ein geradezu abscheulicher Gedanke. Mitten in der Nacht hatten sie es dann sehr eilig, das ganze Sanhedrin, also das oberste jüdische Gericht, zusammengerufen und Zeugen bestellt und Falschaussagen Menschen damit präsentiert. Vor diesem Gericht wurde Jesus geschleppt. Der Anschein eines gerechten Gerichtsverfahrens sollte den Mord im Voraus legalisieren. Der Prozess ging schief, die Zeugen konnten ihre Texte nicht so gut auswendig, Widersprüche taten sich auf. Und Jesus steht da und zeigte keine Angst oder Nervosität. Und als das Gericht nicht mehr weiter wusste, da fragte der Hohepriester: Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus schaut ihn fest an und wird dann mit ganz liebevoller und fester Stimme gesagt haben: Ja, ich bin es. Der Hohepriester springt auf, zerreißt sein Obergewand und schreit in die Menge: Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt es gehört. Und die neugierig dabeistehende Masse gröhlt sofort los: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! In einer Gefängniszelle findet Jesus Zuflucht, kurze Zeit, Schutz vor der aufgebrachten Volksmenge. Und weil die Juden kein Todesurteil ausführen durften, brachten sie Jesus weiter zum römischen Gouverneur, Pilatus. Und Pilatus war sehr interessiert an diesem Jesus, an diesem wunderbaren Sektierer. Vielleicht kann er ja mit ihm eine ganz gediegene, hochintelligente, philosophische Diskussion anfangen. Und er stellt ihm diese Wahnsinnsfrage: Was ist Wahrheit? Pilatus wird etliche Fragen mehr gestellt haben. Jesus geht darauf nicht ein. Mit überheblicher, vielleicht auch drohender Stimmlage wird Pilatus Jesus gesagt haben: Weißt du nicht, dass ich Macht habe über Leben und Tod? Warum schmeichelst du mir nicht etwas? Warum willst du nicht versuchen, meine Gunst zu erhaschen? Und Jesus sagt: Was du hast, das hast du von meinem Vater im Himmel. Das war zu viel für einen machtgeilen Pilatus. Pilatus lässt ihn auspeitschen, lässt ihn geißeln, lässt ihn fertig machen. Fix und fertig. Denn jeder Hinrichtung damals, so auch bei Jesus, geht eine Geißelung voraus. Pilatus hat sie angeordnet. Dabei wurde der Delinquent entkleidet, an einen Pfahl oder an eine Säule gebunden und von mehreren Soldaten so lange geschlagen, bis diese ermüdeten und oftmals das Fleisch des Delinquenten in blutigen Fetzen nur noch herabhing. Im Gegensatz zum jüdischen Recht kannte das römische Recht kein Höchstmaß von Schlägen. Häufig brachen die Delinquenten während dieser Prozedur bereits tot zusammen. Als Pilatus nach dieser über Jesus ergangenen Tortur Jesus wieder sieht, ruft er entsetzt aus: Was für ein Mensch! Pilatus dreht sich um und sagt zu den Juden: Ich finde keine Schuld an ihn, und lässt ihn Augenblicke später zum Tode verurteilen, zum Tod am Kreuz. Ein Soldat zeigt dann wohl in die Ecke: Da ist dein Galgen, da ist dein Kreuz. Trage ihn, trage dieses Holz hinauf und hinaus auf den Hügel, wo heute die Kreuzigungen stattfinden. Das war doch was für die aufgebrachte, sensationshungrige Masse der Großstädter. Gestern noch der Mann, mit dem Hosianna begrüßt wurde und heute entlarvt. Ist das nicht ganz modern? Ist das nicht zeitgemäß? Ich denke an so manche Politiker, die auch und auch sehr hohe Leistungsträger in der Kirche zum Beispiel, die auch in den letzten Jahren sich in Deutschland entsprechend zugetragen haben. Jesus geht an diesen gröhlenden Menschen vorbei, Meter um Meter schleppt er sein schweres Kreuz, kann die Last durch die zuvor zugeteilten Schmerzen kaum tragen, fällt auf die Knie und schleppt sich weiter, wird von der johlenden, gaffenden Menschenmasse angespuckt und verhöhnt. Wenn es den Soldaten in der sengenden Sonnenhitze zu langsam ging, wird Jesus mit Peitschenhieben weiter angetrieben. Und dennoch tröstet Jesus die wenigen, die am Wegrand stehen und um ihn weinen. Und als Jesus diesen Hügel hochgekommen ist und die Balken durch die Soldaten zu einem Kreuz endgültig zusammengenagelt sind, legen sie Jesus aufs Kreuz. Legen Jesus aufs Kreuz. Kennst du diesen Ausdruck nicht auch? Jemand aufs Kreuz legen? Ob die Soldaten dabei umsichtig waren, ich denke eher nicht. Sie stoßen Jesus zu Boden, packen seinen rechten Arm, drücken ihn mit ihren Knien auf den Kreuzesbalken und nehmen dann einen großen Nagel. Jesus wendet sein Gesicht dem Nagel zu und genau in dem Augenblick, in dem der Soldat den Hammer hebt und zum Schlag ausholt. Der Soldat rammt mit 3 oder 4 schweren Schlägen diesen großen Nagel durch die Hand oder durch den Unterarm von Jesus. Hätte Jesus ihn nicht daran hindern können, mit einer kleinen Bewegung seines Armmuskels mit einer zur Faust geballten Hand, hätte er sich vielleicht widersetzen können? Ist dies aber nicht dieselbe Hand, die den Sturm gestillt, die Händler aus dem Tempel getrieben hat und die Tote auferweckt hat? Doch die Faust ballt sich nicht und der Augenblick von Jesus wird nicht abgewandt. Das Blut spritzt, das Blut tropft auf die trockene Erde und Jesus schaut ganz genau hin. Er schreit nicht vor Schmerz, nein, er erlebt jeden dieser gewaltigen Hammerschläge, um deutlich zu erleben, was es heißt, meine Schuld ans Kreuz zu nageln. Und dann packen die Soldaten seinen linken Arm, drücken ihn gleichfalls mit den Knien auf den Kreuzesbalken und nehmen einen zweiten Nagel und schlagen diesen durch seine linke Hand oder auch durch seinen Unterarm mit 3 oder 4 kräftigen Schlägen. Der Hammer dröhnt auch da, die Haut zerreißt, das Blut beginnt zu tropfen und schließlich zu fließen. Und Jesus wendet auch hier seinen Kopf nicht ab. Er ballt auch diesmal nicht die Hand zur Faust, nein, er öffnet seine Hand und streckt sie dir entgegen. Alle deine Sünden, deine Schuld wird durch diesen Nagel an das Kreuz genagelt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Hände Jesu immer wieder betrachten. Hände der Menschwerdung bei seiner Geburt, Hände der Befreiung, als er heilte, Hände der Erleuchtung, als er lehrte, Hände der Hingabe, als er diente und Hände der Rettung, als er starb. Die Menschenmenge am Kreuz dachte, dass es der Zweck der Hammerschläge sei, Jesu Hände an einen Balken festzunageln. Aber sie hatten damit eigentlich nur zum Teil recht. Wir können es ihnen nicht übel nehmen, dass sie nicht die ganze Wahrheit erkannt haben. Sie konnten die Wahrheit nicht sehen. Aber Jesus konnte diese Wahrheit sehen. Und der Himmel auch. Und wir können sie auch sehen. Durch die Augen der Heiligen Schrift erkennen wir, was die anderen nicht sahen, aber was Jesus sah. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet, ans Kreuz genagelt. Zwischen seinen Händen und dem Holz war eine Liste, eine lange Liste, eine Liste unserer Fehler, unserer Begierden und Lügen, die Momente der Habsucht, die Zeit der Prasserei, eine Liste alle unserer Sünden. Am Kreuz baumelt ein detailliertes Verzeichnis deiner Sünden. Die schlechten Entscheidungen vom letzten Jahr, die gemeinen Verhaltensweisen von letzter Woche hier im hellen Tageslicht sichtbar für den ganzen Himmel, hängt die Liste deiner Fehler. Gott hat eine Liste mit unseren Fehlern niedergeschrieben. Die Liste, die Gott von jedem Einzelnen erstellt hat, kann jedoch nicht gelesen werden. Die Wörter können nicht entziffert werden, die Fehler sind bedeckt und die Sünden sind verborgen. Die Sünden, die oben auf der Liste stehen, werden von seiner Hand verborgen und die Sünden, die unten auf der Liste stehen, werden von seinem Blut überdeckt. Deine Sünden wurden von Jesus ausgelöscht. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet, ans Kreuz genagelt. Deshalb hat er sich geweigert, die Faust zu ballen, weil Jesus deine Liste sah. Was hat ihn davon abgehalten, Widerstand zu leisten? Dieser Schuldbrief, diese Aufstellung deiner Verfehlung? Er wusste, dass der Preis für diese Sünden der Tod ist. Er wusste, dass du der Ursprung dieser Sünden bist. Und da er den Gedanken an eine Ewigkeit ohne dich und mich nicht ertragen konnte, darum wählte er die Nägel. Das ist Liebe. Die Hand, die den Stiel des Hammers umklammerte, war nicht die eines römischen Infanteristen. Die Kraft hinter dem Hammer war kein wütender Volkshaufen. Das Todesurteil wurde nicht von eifersüchtigen Juden ausgesprochen. Jesus selbst wählte die Nägel. Deshalb öffneten sich die Hände Jesu. Er wusste, dass es der Zweck des Nagels war, deine Sünden an den Ort zu befestigen, an dem sie durch sein Opfer verborgen und durch sein Blut verdeckt werden können. Die Hand, die dem Sturm stillte, stillt deine Schuld. Die Hand, die den Tempel reinigte, reinigt dein Herz. Der Nagel ist also der Nagel Gottes. Und als die Hände Jesu sich für den Nagel öffneten, öffneten sich die Türen des Himmels für dich. Und dann nehmen die Soldaten die Beine und stoßen auch diese auf den langen Kreuzesbalken zusammen. Sie nehmen einen dritten und einen vierten Nagel und treiben diese durch die Füße Jesu. Grausam. Aber genau genommen nur ein Hilfsmittel. Andere Soldaten haben zwischenzeitlich eine Grube ausgeschaufelt und mit vereinten Kräften heben sie das Kreuz mit dem festgenagelten Jesus hoch und stellen es aufrecht. Sie rammen es in diese Erde. Die Beine festgenagelt, damit der Gekreuzigte nicht herunterreißt. Und da hängt er nun mit ausgebreiteten Armen zwischen Himmel und Erde, so wie wir es auch gesungen haben, ans Kreuz genagelt und stirbt dort für mich, für dich, für jeden, der um Sündenvergebung bittet und der den Tod Jesu als seinen eigenen akzeptiert. Und deshalb diese Frage vom Anfang der Predigt: Hast du eine Verbindung zu dieser Tat? Deshalb diese merkwürdige Frage: Wo bist du gewesen, als sie Jesus Christus gekreuzigt haben? Kennst du Gott am Kreuz? Dann kennt Gott dich auch am Auferstehungstag. Das gewaltige Geschehen der Auferstehung gehört ja auch zu Ostern, übermorgen. Aber heute bedenken wir das Kreuz, und an vier Nägeln hängt das ganze Elend, hängt die ganze Verkommenheit. Hängt der ganze Dreck, hängen die ganzen Sünden meines und deines Lebens. Die ganze Schuldhaftigkeit jedes einzelnen Menschen, alle Trennung von Gott, die Menge der unzählbaren Sünden aller Menschen, alles hängt zwischen Himmel und Erde an vier blutverschmierten Nägeln. Hier auf diesem Hügel wird nicht mehr gelacht, hier wird auch nicht mehr geredet. Hier auf diesem Hügel Golgatha redet Gott mit uns Menschen. Es wird nicht diskutiert, es wird nicht philosophiert und nicht leichtfertig dahergeredet. Hier wird es mit jedem Menschen ganz konkret. Denn Gott hat beschlossen, nur an einer Stelle mit uns Menschen zu reden, nämlich am Kreuz auf Golgatha. Am Kreuz hat Gott Jesus die Schuld aller Menschen aller Zeit aufgeladen, und Jesus hat sich mit den Sünden identifiziert. Am Kreuz hat Gott Jesus so behandelt, wie er der ganzen schuldigen Menschheit es eigentlich zusteht. Er hat ihn verflucht. Dies war Jesu tiefstes Leiden. Darum schrie er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Menschen, die in Jesu Nähe standen, sind entsetzt, sie sind betroffen. Sie verstehen nicht, wieso dieser sterbende Mensch, der in seinem Leben so eng mit Gott verbunden war, jetzt seine Gottverlassenheit mit letzter Kraft herauskeucht. Es bleibt eine vielgestellte Frage. Wenn Gott sowieso vergeben wollte, und wenn Jesus, wie das Christentum lehrt, Gottes geliebter Sohn war, warum musste Gott seinen Sohn solch einen tiefen Schmerz führen? Handelt so etwa ein Gott der Liebe? Christen sind, so denke ich an dieser Stelle, manchmal zu rasch mit Argumenten bei der Hand. In ihrem Eifer, Gott sozusagen in Schutz zu nehmen, erklären sie dir, warum es so und nicht anders sein musste. Natürlich überzeugt das lediglich die ohnehin schon Überzeugten. Ich weiß nur zweierlei. Erstens, dass Gott meine Verteidigung nicht braucht. Wenn er entschieden hat, das Opfer seines Sohnes sei nötig, um uns alle zu erlösen, und zwar genau in der geschichtlichen Gestalt, wie es sich tatsächlich vollzog, so möchte ich nicht dahinter zurückfragen nach dem, was Gott hätte tun können. Gott weiß, was er tut und warum er so handelt, wie er handelt. Er ist doch nicht wie unser eins. Und zweitens, heißt für mich Liebe in ihrer reinsten Form, sich völlig für andere zu verschenken. Und dies hat Gott durch Jesus getan. Das heißt, es ist vollbracht. Und es geschah vor unseren Augen. Wir konnten sehen, was geschah. Die Hände sind geöffnet. Hände, die mich halten. Hände, die mich heilen. Und er hat nicht abgewartet, ob ich ihn eines Tages um diese Liebe bitte. Und in der Tat, das wäre mir und den meisten anderen vielleicht auch nie eingefallen. Er weiß ja, die Mehrheit der Menschen will sie gar nicht. Was es bedeutet, dass Gott mich liebt, habe ich überhaupt erst am Kreuz Jesu gelernt. Nirgends sonst. dass zur Liebe in einer Welt wie unserer der Schmerz dazugehört, dass also auch Gott sich selber sowie sein Sohn Jesus unsagbare Schmerzen zugemutet hat, das meine ich ansatzweise begreifen zu können. Ich lebe davon, dass Gott das getan hat. Es hat mein Leben verändert. Ich habe seine Liebe erfahren. Ich habe Vergebung erhalten. Denn Jesus starb, wie er lebte. Und er lebte, wie er starb, mit ausgebreiteten Armen. So sei es. Oder Amen.